1. ICH. Paulus. Ermann u personlich durch die Sanftmart und Gut Christi, obwohl man mir vorwerft, ICH SEI in ihrer Gegenwart demütig, AUS der Fern Jedoch mutig. 2. ICH bitte ug Jedoch darum, das ICH bei meinem Besuch nicht gezwungen bin, Jean Strange zu sagen, die ICH gegenüber dengenigen Biebsichtig, die uns ein rein menschliches Verhalten unterstellen. 3. Obwohl wir als Menschen in dieser Welt leben, führen wir unseren geistlichen Kampf keineswegs mit menschlichen Mitteln oder Strategien. 4. Die Waffen, die wir in diesem Konflikt einsetzen, sind nicht weltlicher Natur, sondern besitzen durch Gott die Kraft, fest verankert Bollwerk und menschlich Gedankengebord zu zerstören. 5. Wir widerlegen damit hochmütige Argumente, die sich gegen die Erkenntnis Gottes richten, und unterstellen jedsdenken dem Gehorsam gegenüber Christus. 6. Zudem sind wir bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald ihr eigener Gehorsam gegenüber der Lehre vollständig und gefestigt ist. 7. Betrachtet die Tatsachen so, wiefen vor euch liegen, wenn jemand übersüht ist, zu Christus zu gehören, sollt ihr bedenken, dass dies für uns gleichermaßen gilt. 8. Selbst wenn ICH etwas zu stolz über die Vollmacht spreche, die der Herr uns am aufbauen nicht zur Zerstörung ihrer Gemeinde gab, wird ICH mich dafür nicht schamen müssen. 9. Es soll keinesfalls der Eindruck entstehen, als wollte ICH euch lediglich durch mein Brief in Schrecken versetzen. 10. Man behauptet nämlich, mein Brief seien zwar gewichtig und streng, aber mein persönliches Auftreten sei schwach und mein Redekunst bedeutungslos. 11. Solche Kritiker sollten jedoch bedenken, dass wir bei unserer Ankunft genau so entschlossen handeln werden, why wir es in unseren Briefen aus der Fern angekündigt haben. 12. Wir wagen es nicht, uns mit jenen Leuten gleichzustellen, die sich selbst empfehlen, die sich neben sich selbst messen, fällt ihnen die nötige Einsicht. 13. Wir hingen werden uns nicht masslos rühmen, sondern uns innerhalb der Grenzen halten, die Gott uns für unseren Dienst zu gewiesen hat, der uns bis zu euch führt. 14. Wir überschreiten unsere Kompetenzen nicht, als hatten wir euch nie erreicht, denn wir wären tatsächlich die Ersten, die euch das Evangelium von Christus brachten. 15. Wir rühmen uns nicht mit der Arbeit anderer in fremden Gebieten, sondern hoffen, dass unser Einfluss bei euch mit ihrem wachsenden Glauben innerhalb unseres Bereiches zunimmt. 16. Auf dies Weise können wir das Evangelium auch in Regionen jenseits ihrer Grenzen bekunden, und uns mit Erfolgen zu schmücken, die bereits von anderen erzielt werden. 17. Wer jedoch stolz sein mochte, der soll seinen Stolz allein auf das begründen, was der Herr getan hat. 18. Denn nicht Dergenig ist wirklich anerkannt, der sich selbst lobt, sondern der Dergenig, dem der Herr sein Zunis erstellt.